Heil Hitler! Melde mich zur Stelle, Herr Obersturmbannführer Krause. Am Donnerwetter, wo stecken Sie, Knudsen? Ich habe gesagt, pünktlich 9 Uhr. Jetzt ist es 9.05 Uhr. Ich war Skifahren. Skifahren? Ja, glauben Sie, Sie werden von der deutschen Reichsregierung bezahlt, um Wintersport zu treiben? Sie norwegischer Untermensch. Verzeihung, ich bin voll Arier und voll German. Ein Vollidiot sind Sie. Der verdammte Freiheitssender hat schon wieder gefunkt. Und Sie gehen Skifahren. Ich war auf einer Spur. Aber einer weiblichen Spur, was? Es ist uns bekannt, dass Sie Weiber nachspüren. Ich habe mich verlobt. Gratuliere. Mit einer gewissen Ingrid Thorbeck, Tochter des Lehnsmanns von Lofthus, nicht wahr? Sie sehen, ich weiß, mit wem Sie umgehen. Für uns gibt es kein Privatleben. Jawohl. Ich habe mich mit Ingrid Thorbeck verlobt. Im Berufsinteresse. Wieso? Hat das Frauenzimmer Beziehungen zur Untergrundbewegung? Jeder Norweger, der kein Nazi ist, hat Beziehung zur Untergrundbewegung. So? Und weiß Ihre Braut was über den Freiheitssender? Vielleicht. Ich muss erst Ihr Zutrauen gewinnen, um Sie auszuhorchen. Hören Sie mal, Knudsen. Es sind 10.000 Mark auf den Freiheitssender gesetzt. Kürzen wir das Verfahren ab. Bringen Sie das Mädel her. Ich werde Sie mal selbst ins Gebet nehmen. Ihnen fürchte ich, wird sie nichts sagen. Ich kenne meine Landsleute. Sie unterschätzen die Wirksamkeit unserer Verhöre. Sie unterschätzen die Norweger, Herr Obersturmbannführer. Ich muss vorsichtig sein. Ich bin den Leuten schon verdächtig. Meine Braut kennt mich als Minenarbeiter Erik Eriksson. Ich kann sie nur heimlich treffen. Ausgezeichnet. Beim nächsten heimlichen Treffen bin ich dabei. Morgen ist Sonntag. Ingrid kommt zur Andacht nach Lofthus. In der Kirche kann ich ein Rendezvous vereinbaren. Für morgen. Sonntagnacht, 11 Uhr im Bootshaus. Eine Meile westlich von Lofthus. Heil Hitler! Heil Hitler! Jawohl? Obersturmbannführer Willi Krause persönlich am Telefon. Heil Hitler. Was? Wie heißt der Kerl? Erik Eriksson? Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Wie? Im Verdachte, mit dem Geheimsender in Verbindung zu stehen? Ist in Ordnung, werde die Spur verfolgen. Morgen Abend? Ausgeschlossen, bin um 11 Uhr verabredet mit unserem Agenten Olaf Knudsen. Keine Sorge um mich. Außerdem nehme ich mir 5 handfeste Kerls mit. Wird erledigt. Heil Hitler! Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget sei dein Name. Ingrid, dein Ingrid, hör genau zu. Ich höre, Erik. Um 11 Uhr heute Nacht warte ich im Bootshaus von Lofthus. Ich komme, Erik. Ich hole dich wie gewöhnlich im Boot ab. Nein, komme nicht, bevor du nicht Licht siehst. Sobald ich das Licht sehe, Erik. Wenn ich aber die Laterne hin und her schwenke, dann bleib am anderen Ufer. Dann komme nicht. Dann komme ich nicht, Erik. Aber du... Ich werde dich lieben, bis ans Lebensende, was auch geschieht. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halt! Ihr bleibt hier in Deckung im Gebüsch. Keiner von euch rührt sich, bevor ich nicht ein Alarmsignal auf der Trillerpfeife gebe. Also aufpassen, ich gehe ins Bootshaus. Herein. Heil Hitler. Na, Knudsen, alles in Ordnung? Gewiss, Herr Obersturmbannführer. Freue mich, Ihre Braut kennenzulernen. Sie wird sich auch freuen. Na, und der Freiheitssender? Ja. Das ist nicht so leicht. Hier in diesem Gewirr von Fjords und Felsen und Klippen ist jede Schlucht ein Schlupfwinkel für geheime Sender. Wer kennt sich da aus? Sie sollten sich auskennen als bezahlter Agent und Norweger. Übrigens, apropos Freiheitssender, da fällt mir ein, haben Sie sich nicht Ihrer Braut als Erik Eriksson vorgestellt? Ja, als Erik Eriksson. Wie kommen Sie gerade auf diesen Namen? Ein sehr häufiger Name. Und ein sehr verdächtiger. Ja, stimmt. Der Name eines hiesigen Untergrundleiters, ja. Niemand hat ihn gesehen bisher. Deswegen nahm ich seinen Namen an. Ach so. Ganz schlau von Ihnen. Sie, Knudsen, Ihre Braut lässt aber verdammt lange warten. Sie, Knudsen, was machen Sie denn da? Verschwenken Sie die Laterne. Das ist das verabredete Zeichen für meine Braut, für Ingrid. Olaf Knutzen, ich warne Sie. Als Sie etwa gegen mich etwas im Schilde führen, so haben Sie sich getäuscht. Ich bin nicht allein, Knutzen. Ich habe 5 meiner besten Leute mit mir. Knutzen, den Revolver weg! Den Revolver weg! Nicht schießen! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Ich bin verwundet! Das Schwein! Da zum Fenster hinaus! Haltet ihn! Mörder! Sein Name ist... Oh, mein Gott! Tot. Wir haben ihn! Olaf Knutzen! Wir sind verhaftet! Im Namen des Führers! Achtung! Achtung! Hier spricht der deutsche Reichssender! Obersturmbannführer Willi Krause ist einem gemeinen Mordanschlag der norwegischen Untermenschen zum Opfer gefallen. Sein Mörder, Olaf Knutzen, Spitzel und Mitglied der Untergrundbewegung, ist zum Tode am Galgen verurteilt. Auf die Ergreifung seiner Geliebten, Ingrid Torbeck, ist eine Prämie von 20.000 Reichsmark ausgesetzt. Freunde der Freiheit, hier spricht der norwegische Freiheitssender. Der Sprecher des Freiheitssenders, der Freiheitsheld Erik Eriksson, ist von den Nazi-Banditen zum Tode verurteilt. Erik Eriksson erschoss den Gestapo-Henker und Geiselmörder Willi Krause. Erik Eriksson ist verstummt, aber der Freiheitssender verstummt nie. Und nie verstummen die Worte unserer Volkshymne, die Björnstern Björnsen trägt. Ja, wir lieben. Ja, wir lieben Heim um Heim dies Land, dessen Küste sturmgetrieben sich der Flut entwand. Liebend wie der Eltern denken seiner wir zugleich. Sagen Nacht mag träumen, senken sich auf unser Reich. Frauen, die gleich Männern stritten, standen auf im Land. Mütter selbst, die weinend litten, hatten sich ermannt. Wie die Väter Notgenossen bis zum Siege waren, wollen wir uns kampfentschlossen um den Frieden scharen. Sie hörten soeben das Hörspiel Der Freiheitssender von Walter Mehring. Es wirkten mit Lotte Stawisky, Theo Götz, Harald Dürrenfort und Alfred L. Linder.